Die Flugclubs der DVRK bemühen sich um die Popularisierung des Flugsports. Der Flugclub der Stadt Pyongyang bietet den jugendlichen Studenten, Schülern und Werktätigen, die den Club besuchen, den Programmservice verschiedener Formen an, der für die Beherrschung der Steuerung der ferngelenkten Modellflugzeuge behilflich ist. Der Club gewährleistet an mehreren Orten wie im Stadion 1. Mai und auf dem Platz vor der Pyongyanger Sporthalle den Service für die Steuerung der Modellflugzeuge, die einfach und sicher zu steuern sind, und traf die Vorbereitung auf den Massenservice für Fallschirmspringen. Und für die Entwicklung der Luftsporttechnik verwissenschaftlicht der Club den Unterricht und das Training für Profisportler.